Du siehst aus wie ein Instagram-Model, babe. Deine Nationalität spielt keine Rolle, denn du siehst aus wie eine Mille Follower und 100k Likes pro Bild, wirklich abnormal. Fashion-Killer, weiblich, geil und auch süß zugleich. Du und andere Frauen, wirklich kein Vergleich. Check mal ab, wo du wohnst und ich hol dich ab. Ab 0 Uhr, Sternschuppen übers Dach. Wir gucken zu und haben Spaß die ganze Nacht. Deine Liebe ist wie Heroin, alias. Komm, ich kaufe dir die Welt, obwohl ich broke bin. Das mit uns low-key. Sí. Desde que la vi, desde que la vi, desde que la vi, la conocí. Supe que ella era perfecta para mí. Con ella yo algo diferente sentí. Desde que la vi, desde que la vi, desde que la vi, la conocí. En otro mundo yo me perdí. Con su forma de ser me envolví. Keiner dieser Jungs soll dich ansprechen. Kein Kontrollfreak, doch ich schütze mein Mädchen. Was für Prinzessin, du bist meine Königin. Ich hab ein Löwenherz und du meine Löwin. In ein paar Jahren seh ich dich im weißen Kleid und zwei Kinder. Ehering, Verlobungsring, plus ein Diamant an deinem Finger. Träume von einer Villa und die in Versace Bademantel. Frühstück, schöne Aussicht, ganz entspannt, Liebe machen. Träume von einem Urlaub am Strand, Baby, nur wir zwei. Ich war allein gegen die Welt, doch jetzt sind wir zwei. Nimm meine Hand und komm mit dir, komm, ich schenke dir, was du willst. Desde que la vi, desde que la vi, la conocí. Supe que ella era perfecta para mí. Con ella yo algo diferente sentí. Desde que la vi, desde que la vi, desde que la vi, la conocí. En otro mundo yo me perdí. Con su forma de ser me envolví. Desde que la vi, desde que la vi, desde que la vi, la conocí. Supe que ella era perfecta para mí. Con ella yo algo diferente sentí. Desde que la vi, desde que la vi, desde que la vi, la conocí. En otro mundo yo me perdí. Con su forma de ser me envolví.